Heute machen wir eine wundervolle Reise in den aufregenden und geheimnisvollen Dschungel. Hört ihr das vielstimmige Konzert der Insekten und Vögel? Die machen einen ganz schönen Krach, denn es sind Tausende und Abertausende, die da zusammen musizieren. Hier im Dschungel gibt es nämlich alles im Überfluss. Große bunte Blüten leuchten vielfarbig um die Wette, Bäume ragen wie Hochhäuser in den Himmel und Blätter sind so groß wie Regenschirme. Dieser Urwald ist die Heimat von Bagheera, dem schwarzen Panther. Er erzählt euch, wie die Geschichte anfing, von Mowgli, dem Menschenkind, das im Dschungel aufwuchs. Dschungel. Wie viel Fantasie und wie viel Zauber liegen in diesem Wort. Und wie märchenhaft und wundersam ist die Geschichte des kleinen Jungen, der Mowgli hieß. Damals, es ist jetzt schon einige Jahre her, machte Bagheera seinen allmorgendlichen Spaziergang. Geschmeidig bewegte sich der Panther durch das üppige Grün und unter seinem schwarzen Fell zeichnete sich das elegante Spiel seiner Muskeln ab. Er liebte den Dschungel und sein Lieblingsweg führte zuerst am tosenden Wasserfall vorbei und dann hinunter zu dem reißenden Fluss. Doch plötzlich blieb er erschreckt stehen. Es begann damit, dass eines Tages die Stille im Dschungel durch fremdartige Laute gestört wurde. Es waren Laute, wie man sie hier bisher nie gehört hatte. Ihr wisst, was dieses Schreien bedeutet. Doch Bagheera hatte kaum Kontakt zu Menschen und Menschenbabys kannte er gar nicht. Doch er war ein mutiger und auch neugieriger Panther. Sein gutes Gehör und seine Spürnase führten ihn am Fluss entlang zu einem Weidenkorb. Bagheeras gelbe Schlitzaugen wurden vor Erstaunen kugelrund, als er sah, was da in dem Korb lag und schrie. Da lag ein Menschenkind. Wenn ich geahnt hätte, wie tief ich mich in diese Geschichte verstricken würde, wäre ich davongeschlichen. Aber Bagheera schlich nicht davon. Sonst hätte unsere Geschichte ja niemals erzählt werden können. Zum Glück hatte der Panther das kleine, hilflose Kerlchen mit dem lieben Gesicht schon längst in sein Herz geschlossen. Ohne ihn wäre Mowgli verloren gewesen. Dieses Menschenkind brauchte dringend Nahrung. Die nächste menschliche Siedlung aber lag einige Tagesreisen von hier entfernt. Und ohne Mutter wäre es umgekommen. Da hatte ich eine Idee. Bagheera erinnerte sich, dass eine junge Wölfin erst vor kurzem Nachwuchs bekommen hatte. Ihre Zitzen waren noch prall mit Milch gefüllt. Aber ob Wölfe wohl die richtige Pflegefamilie für ein Menschenkind sind? Doch der Panther hatte keine andere Wahl. Mit seinen spitzen und scharfen Zähnen nahm er das Körbchen mit Mowgli behutsam ins Maul und machte sich auf den Weg zur Wolfshöhle. Leise schlich Bagheera näher und stellte den Korb direkt vor der Wolfshöhle ab. Und damit der kleine Mowgli auch gleich gefunden werden konnte, gab er dem Korb einen kräftigen Stoß. Von dem ungewöhnlichen Schreien angelockt, kamen die Wolfsmutter und ihre Kleinen heraus. Gut versteckt beobachtete der Panther, wie die Wolfsfamilie den Korb untersuchte und Mowgli vorsichtig beschnupperte. Ich wusste genau, dass Mutter Wolf mir keine Schwierigkeiten machen würde. Aber bei Rama, dem Vater, war ich nicht so sicher. Da kam auch schon Rama von einem Beutezug zurück. Mit finsterem Gesicht näherte er sich dem sonderbar riechenden Korb. Schnell stellte sich die Wolfsmutter schützend davor und sah ihren Mann bittend an. Diesem Blick konnte Rama nicht widerstehen. Er beschloss, Mowgli in seine Familie aufzunehmen. Die Jahre vergingen und der treue Bagheera hatte immer ein wachsames Auge auf seinen Findling. Zehnmal war die Regenzeit gekommen und wieder gegangen und ich überzeugte mich des Öfteren, was aus Mowgli, dem Menschenkind, inzwischen geworden war. Mowgli war zu einem aufgeweckten Knaben herangewachsen, der im Schutz seiner Wolfsfamilie fröhlich durch den Dschungel tobte. Alle jungen Wölfe des Rudels hatten ihn sehr lieb gewonnen. Schmunzelnd beobachtete der Panther, wie ausgelassen und herzlich die jungen Wölfe mit Mowgli spielten. Er hätte wirklich keine bessere Pflegefamilie finden können. Er schien sehr glücklich zu sein. Und doch, ich ahnte, dass er eines Tages zu den Menschen zurückkehren würde. Und schon nahm das Schicksal seinen Lauf. Shere Khan, der Tiger, war nach langer Zeit in diesen Teil des Dschungels zurückgekehrt. Und alle wussten, dass er die Menschen hasste. Mowgli, das Menschenkind, schwebte in höchster Lebensgefahr. Deshalb berief Akela, der Rudelführer der Wölfe, alle zu einer Ratssitzung zusammen, um zu entscheiden, was mit Mowgli geschehen sollte. Shere Khan wird den Jungen bestimmt umbringen und alle, die ihn beschützen. Und darum müssen wir jetzt beschließen, was zu geschehen hat. Schweren Herzens trafen die Wölfe ihre Entscheidung. Es tut mir sehr leid, aber ich muss mit dem Vater des Jungen reden. Rama, komm doch bitte mal her. Ja, Akela. Die Ratsversammlung hat Folgendes beschlossen. Das Menschenkind darf nicht länger beim Rudel bleiben. Es muss uns sofort verlassen. Verlassen? Tut mir leid, Rama. Es gibt keinen Ausweg. Aber der Knabe ist, er ist wie mein eigener Sohn. Er kann auch den Schutz des Rudels in Anspruch nehmen. Aber Rama, gegen die Stärke des Tigers haben wir keine Chance. Von einem nahegelegenen Baum aus beobachtete Bagheera das Geschehen. Ihm war klar, dass Mowgli ohne den Schutz des Rudels hoffnungslos verloren war. Doch er hatte eine Idee. Akela, vielleicht kann ich euch helfen. Du, Bagheera? Wie denn? Ich kenne eine Menschensiedlung, wo er sicher wäre. Mowgli und ich sind schon so oft gemeinsam durch den Dschungel gewandert, dass er bestimmt mit mir mitkommt. Abgemacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schon in der gleichen Nacht machten sich die beiden auf den Weg. Noch ahnte Mowgli nicht, wohin die Reise gehen sollte. Er saß gemütlich auf des Panthers Rücken und ließ sich schaukelnd durch den mondbeschienenen Dschungel tragen. Bagheera? Jetzt bin ich aber müde. Wollen wir nicht bald umkehren? Mowgli, diesmal werden wir nicht umkehren. Ich bringe dich zur Menschensiedlung. Erschrocken sprang Mowgli von Bagheeras Rücken und sah ihn fassungslos an. Warum? Weil nämlich Shere Khan in diese Gegend plötzlich zurückgekehrt ist. Er hat geschworen, dich zu töten. Mich töten? Aber ich habe ihm doch nichts getan. Er hasst Menschen. Und Shere Khan wird nicht so lange warten, bis du ein großer Mensch geworden bist und ihm mit dem Gewehr drohst. Ach, wir könnten ihm doch erklären, dass ich so etwas nie tun würde. Unsinn! Shere Khan pfeift auf unsere Erklärungen. Na und wenn schon. Aber ich habe keine Angst. Oder ich könnte... Jetzt ist aber Schluss. Bagheera war verzweifelt. Konnte Mowgli denn nicht verstehen, dass er ihn nur vor den fürchterlichen Krallen des Tigers retten wollte? Wir werden jetzt schlafen gehen. Morgen früh sieht alles anders aus. Tief traurig schaute Mowgli den Weg zurück, Mowgli, den sie gekommen waren. Na komm schon, auf diesen Baum. Hier sind wir am sichersten. Aber ich will gar nicht zurück in die Menschensiedlung. Schon gut. Rauf jetzt. Bagheera machte es sich in der breiten Astgabel sofort bequem. So, jetzt wird geschlafen. Doch Mowgli war viel zu aufgewühlt, um schlafen zu können. Trotzig ließ er die Beine baumeln. Wegen diesem dummen Tiger würde er sich doch nicht vertreiben lassen. Wir haben eine lange Reise vor uns morgen früh. Nein, ich bleib aber hier im Dschungel. Ha, du würdest dich schön umsehen. Ich hab keine Angst. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Von wegen. Schon nahte eine der vielen Dschungelgefahren. Die listige Schlange K. steckte zischelnd ihren Kopf aus dem Blätterwerk. Sag mal, was haben wir denn hier? Ein Menschenkind. Ein ein entzückendes Menschenkind. Ach, hau ab, lass mich in Ruhe. K. überzeugte sich davon, dass Bagheera schon schlief. Dann blickte sie dem Knaben fest in die Augen und begann ihr gefürchtetes Schlaflied. Siehst du, Menschenkind, süß sollst du schlafen, bist ja so lieb. Schlaf, kleines Menschlein. Im Takt der Musik drehten sich Kars Augen wie bunte Kreisel und versetzten Mowgli in einen hypnotischen Schlaf. Schon wand sich ihr Schlangenleib immer enger um den unvorsichtigen Knaben. Da erwachte der aufmerksame Panther. Lass das, Kar! Mit einem gezielten Haken hatte Bagheera die Schlange in die Flucht geschlagen und Mowgli das Leben gerettet. So, du kannst auf dich selbst aufpassen? Du willst ganz allein im Dschungel überleben? Ja. Ich bleibe hier im Dschungel. Ach, nein, nein, nein, nein, zum letzten Mal leg dich schlafen. Ach, Menschenkind. Menschlein, schlaf doch. Endlich kehrte Ruhe ein und im Schlaf kuschelte sich Mowgli an das warme Fell seines Freundes. Doch schon nahte ein neues Abenteuer. Mowgli wurde unsanft aus seinen Träumen gerissen, denn ein mächtiges Stampfen ließ seinen Baum erzittern. Mit hoch erhobenen Rüsseln nahte die Elefantenkompanie. Und dieses spannende Schauspiel wollte sich Mowgli natürlich nicht entgehen lassen. Kompanie! Ein Lied! Eine Parade! Geht's ein Lied beim Marsch parat? Das ist richtig, Kamerad! Schmettert den Choral über Berg und Tal! Wenn die Frühpatrouille naht! Wenn die Frühpatrouille naht! Kompanie! Mit eiserner Disziplin ließ Colonel Hati seine Elefantenherde exerzieren. Sehr zum Leidwesen seiner Frau Winifred. Marschieren, marschieren, marschieren. Meine Füße sind schwer wie Blei. Ruhe da, ihr Burschen! Frau hin, Frau her. In Hatis Kompanie gab es nur Burschen. Mowgli war schwer beeindruckt. Oh, da gab es ja auch einen Baby-Elefanten. Der war der Sohn des Colonels und mächtig stolz auf seinen Vater. Wenn ich mal groß bin, werde ich auch Colonel, so wie mein Papi. Aufgeregt zeigte der kleine Elefant, wie man richtig marschiert. Vorwärts! Und so überhörte er das Signal seines Vaters zum Aufbruch. Schatz, hast du nicht etwas vergessen? Blödsinn, Winifred Mäuschen. Ein Elefant vergisst nie etwas. So? Du hast unseren Sohn vergessen. Ah, ja, ja, ja, ja. Sohn! Oh, Sohn! Oh, ja, ja, hier entlang, hier, ja, ja. Links schwenkt! Marsch! Sofort marschierte die ganze Kompanie zurück und wutschnaubend rief Colonel Hati seinen Sohn zur Ordnung. Wenn ich dir etwas sage, dann gilt das für alle Ewigkeit. Papi, pass auf! In seiner Aufregung war der Colonel stehen geblieben, ohne seinen Leuten das entsprechende Signal zu geben. Ein Elefant nach dem anderen prallte gegen den Colonel, der schließlich unter einem wahren Elefantenberg begraben lag. Papi, du hättest Halt sagen sollen. Und er hat gesagt, er vergisst niemals. Nach diesem eher komischen Erlebnis machten sich Bagheera und Mowgli wieder auf den Weg. Bagheera, wo willst du denn hin? Auf dem Wege zur Menschensiedlung sind wir genau richtig. Ich gehe nicht weiter. Oh doch, du gehst. Mir gefällt's hier sehr gut. Und wenn ich dich Schritt für Schritt weiterzerren muss, du kommst mit. Bagheera verlor langsam die Geduld. Er hatte es satt, als Bösewicht dazustehen, obwohl er doch nur das Beste für Mowgli wollte. In diesem kritischen Augenblick trafen sie Baloo, den Bären. Ja, sing nur Dubidi-Du. Immer nur Dubidi-Du. Mir ist so Dubidi-Dubidi-Dubidi-Dubidi-Du. Mir ist so... Guck mal. Was ist denn das? Ein gemütlich aussehender Zottelbär beugte sich zu Mowgli herab Doch der hatte schlechte Laune und begrüßte den unbekannten großen Kerl. Was für ein feines, putziges Ding. Mit einem Schlag auf die Schnauze. Geh weg! Zum Glück war Balu extrem gutmütig. Und so blieb er weiterhin freundlich. Oh, Junge, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin völlig sprachlos, was für ein niedlicher Fratz du bist. Lass mich allein. Nanu? Ganz schön große Klappe, kleiner Hosenmatz. Auch ganz schön stark. Doch so sehr Mowgli auch mit beiden Fäusten auf den dicken Bären einschlug, seine Hiebe hatten keinerlei Wirkung. Mein Kind, du brauchst Hilfe. Und schon zeigte ihm Balu, wie man richtig boxt. Komm schon, ich zeige es dir. Mit erstaunlicher Leichtigkeit tänzelte der schwere Kerl auf seinen Hinterbeinen durch die Gegend und sein Bauch wackelte schwungvoll bei jeder Bewegung auf und ab. Mowgli machte es ihm sofort nach und Bagheera schaute kopfschüttelnd zu, wie der kleine und der große Kerl wie Kobolde umeinander hüpften. Oh, da kriegt man richtig Angst. Oh nein! Dieser Balu, dieser nichtsnutzige, dumme Dschungelfaulpelz. Mehr tänzeln, Deckungslücken suchen, jetzt boxen, box. Oh, du bist sehr begabt, mein Kind. Doch leider vergaß Balu, dass er Bärenkräfte hatte. Und ein wohlgemeinter Klaps auf Moglis Po ließ diesen wie ein Windrad durch die Lüfte sausen. Feiner Lehrer bist du, alter Boxkomiker. Oh, danke, Bagheera. Sag mal, wie soll denn dein Schüler etwas von dir lernen, wenn du ihn gleich halb tot schlägst, hm? Ich bedauere das selbst, das war nicht so gemeint. Benommen rappelte sich Mowgli hoch, doch er war Balu, diesem Tollpatsch, gar nicht böse. War nicht schlimm, ist schon gut. Jetzt änderte Mowgli seine Taktik. Er wollte doch mal sehen, ob dieser große Kerl nicht doch zu besiegen wäre. Mit einem gekonnten Sprung landete er auf Balus Rücken und kitzelte ihn, was das Zeug hielt. Ich bin kitzlig. Nein, sowas macht man hier nicht im Dschungel. Kitzeln gilt nicht. Ich bin dagegen allergisch. Hilf mir, Bagheera! Ein begabtes Kind hat sehr viel Selbstvertrauen. Gibst du auf, Balu? Ich gebe auf, du hast gewonnen. Hör auf! Hey! Damit begann eine wundervolle Freundschaft zwischen dem lustigen Knuffelbär und dem kleinen Menschenkind. Bagheera sah dies mit Sorge. Du bist Knorke. Du bist richtig, Kind. Wie heißt du eigentlich? Mowgli. Und wir sind gerade auf dem Wege zur Menschensiedlung. Menschensiedlung? So ein Blödsinn. Da wird er ja ein richtiger Mensch. Du, Balu, darf ich nicht bei dir bleiben? Natürlich darfst du das. So. Und was für ein Leben hast du ihm zu bieten? Was hast du ihm zu bieten? Das musst du mir schon überlassen. Er vertraut mir, verstanden? Und von mir wird er alles lernen, was ich weiß. Gut, das kann ja nicht lange dauern. Schau, eins ist wichtig, mein kleiner Liebling. Wenn du überhaupt etwas tust, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal, 2, 3, 4. Ist das dein Ernst? Ach, Balu, Menschen mögen doch keine Ameisen. Mowgli, Vorsicht! Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Wie denn? Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du deinen ganzen Sorgenkram. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, dann nimm es dir egal, woher es kam. Na und pflückst du gern Beeren? Und du piekst dich dabei? Au! Dann lass dich belehren. Schmerz geht bald vorbei. Du musst bescheiden, aber nicht gierig im Leben sein, sonst tust du dir weh. Du bist verletzt und zahlst nur drauf, darum flücke gleich mit dem richtigen Dreh. Hast du das jetzt kapiert? Vollkommen, danke, Balu. Beeren pflücken, ha, so ein albernes Geschwätz. Komm runter, Buggy, mach schon mit. Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Du hast wirklich recht. Es kommt zu dir. Wenn du schon da oben bist, kratz mir doch mal die linke Schulter, Mogli. Nein, etwas tiefer. Da, da ist richtig herrlich. Oh, das ist fantastisch. Oh, sehr gut. Komm, wir suchen uns einen schönen Baum, wo man sich richtig schubbern kann. Du hast vielleicht Ideen, Balu. Ja, himmlisch. Yeah. Das ist ein Leben. Oh. Noch ein bisschen. Die beiden hatten jedenfalls einen riesigen Spaß und tanzten ausgelassen unter den Bäumen entlang. Und eins musste man Balu lassen. Er hatte wirklich Rhythmus im Blut. Sein ganzer Körper wippte im Takt und mit einem eleganten Hüftschwung ließ er Bananen vom Baum regnen. Oh Mann, es lebe das Leben. So, und jetzt schön aussuchen. Jetzt hatte Bagheera natürlich überhaupt keine Chance mehr, Mowgli in die Menschensiedlung zu bringen. Was hältst du vom Singen? Probier's mal. Balu hatte den Knaben quasi adoptiert. Und Mowgli war überglücklich, mit seinem neuen Freund im Dschungel bleiben zu können. Ausgelassen ließen sie sich ins Wasser plumpsen und genossen ihr Leben in vollen Zügen. Bagheera schaute ihnen sorgenvoll nach. So, ich geb's auf. Hoffentlich geht das auch gut. Geräuschlos zog sich der Panther in den Dschungel zurück. Moglis Schicksal lag jetzt in den Händen des gemütlichen Bären. Das ist Dschungelphilosophie. Ich möchte gerne ein Bär sein. Die beiden ließen sich gerade genüsslich den Fluss hinuntertreiben und bemerkten nicht, dass sie heimlich beobachtet wurden. Die hinterlistige Affenschar von King Louis hatte Mowgli erspäht und schwupp hatten sie ihn auch schon geangelt. Verdammter, rotznäsiger Kletteraffe! Hey, lass mich los! Mowgli wurde in die Baumkronen verschleppt und Balu war machtlos. Und werde bloß nicht affig! Du bist ein Trottel und Dummkopf! Seine gewaltigen Prankenhiebe gingen immer ins Leere und die schadenfrohen Affen zeigten ihm auch noch die lange Nase. Gib mir meinen Jungen wieder! Hier ist er, holen wir! Armer Balu. Hilflos musste er mit ansehen, wie sein geliebter Mowgli von einem Affen zum anderen geworfen wurde. Meine Geduld mit euch zu Ende. Wir geben auf. Da hast du ihn. Oh! Hallo! Mach mich! Geschickt fingen sie ihn auf und schon wirbelte er zum nächsten Affen hoch durch die Luft. Auf diese Weise entfernten sie sich und nahmen Mowgli mit in den immer dichter werdenden Dschungel. Bagheera! Wie gut, dass Bagheera noch in der Nähe war. Bagheera! Da haben wir den Salat. Das hat ja länger gedauert, als ich angenommen hatte. Pfeilschnell jagte er zu Balu zurück. Mowgli! Mowgli! Was ist passiert? Wo ist Mowgli? Sie haben mich überfallen. Tausende! Ich schlug linke Haken. Dann Schwinger mit der Rechten und dann habe ich... Ich frage dich zum letzten Mal, was ist mit Mowgli passiert? Ich sagte doch schon, die blöden Affen haben ihn verschleppt. Die alte Ruinenstadt. Oh, ich darf gar nicht daran denken, dass er dort zum König kommt. Die Sorge von Bagheera war begründet. Der arme Mowgli wurde tatsächlich zu King Louis, dem Affenkönig, gebracht. Dieser lebte mit seiner Affenbande in einer uralten Ruinenstadt, die noch von keinem Forscher entdeckt werden konnte. Dorthin schleppten die Affen den sich sträubenden Mowgli. Hey, was wir hier Schönes haben, King Louis! Ist das nicht ein entzückendes Bürschelchen? Tatsächlich, du bist also das Menschenkind. Ich werd verrückt. Mowgli wehrte sich nach Leibeskräften, aber wenn man kopfüber in der Luft hängt, hat man schlechte Karten. Lass mich runter! Mit einem Plumps ließen die Affen den um sich schlagenden Mowgli fallen. Schnell sprang er auf die Füße, stemmte die Fäuste in die Hüften und sagte: Ich komm dir gleich hin! Lass doch den Blödsinn und reg dich wieder ab. Komm schon näher und gib mir deine Hand, Brüderchen. Was willst du eigentlich von mir? Man flüsterte in mein königliches Ohr, isst man eine Banane, dass du hier gern im Dschungel bleiben möchtest. Im Dschungel bleiben? Sehr gern. Gut. Und der alte King Louis, babidi-bai, das bin ich, organisiert das für dich. Mit einem solchen Angebot hatte Mowgli gar nicht gerechnet. All sein Misstrauen war schlagartig verschwunden. Sind wir uns einig? Ja, Sir. Ich will alles tun, dass ich im Dschungel bleiben darf. Fabelhaft. Und damit du mich noch besser kennenlernst, ababidub-dub-dub-dub-di-sat. Ich bin der König im Affenstaat, der größte Klettermax. Spring ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und trollen durch die Stadt. So ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben hier satt. Oh, du wie du, ich wäre gern wie du. Ich möchte gehen wie du, stehen wie du. Du wirst schon sehen, ein Affe kann sein wie ein Mann, so ein Mann wie du. Vergnügt singend tanzte King Louis um Mowgli herum, was der alte Gauner wohl im Schilde führte. Brüderchen Louis, du warst große Klasse. Nun habe ich aber auch eine Bitte an dich. Verrat mir das Geheimnis, wie die Menschen Feuer machen. Davon verstehe ich auch nichts. Ich möchte es aber wissen, es war so abgemacht. Sei nicht gemein, vom Feuerschein träum ich die ganze Nacht. Nun sag mir schon das Geheimnis, komm schon oder lass ich dich in Ruhe. Die Feuerpracht gib mir die Macht, genau zu sein wie du. Aha, auf die Kunst des Feuermachens also hatte es der King abgesehen. Oh je, was dann alles passieren könnte. Ruckzuck würde der Dschungel in Flammen stehen. Nur gut, dass Mowgli ihm nichts verraten konnte, sonst hätte der Affenkönig eine gefährliche Waffe. Was, wenn der König begriff, dass Mowgli ihm wirklich nicht helfen konnte? Zum Glück waren aber in der Zwischenzeit Bagheera und Baloo in der Ruinenstadt angekommen, um Mowgli zu befreien. Feuer. Also darauf ist der Gauner aus. Dem breche ich sämtliche Knochen. Den verklopp ich. Der soll... Yeah. Fabelhaft prima, Beat. Kannst du mit dem blöden Beat-Gehopse nicht aufhören? Hier brauchen wir Köpfchen, nicht Muskeln. Darauf kannst du getrost Gift nehmen. Ich habe übrigens beides. Hör endlich zu. Ja, ich höre. Also du gehst jetzt runter und stiftest Verwirrung. In der Zwischenzeit hole ich Mowgli. Verstanden? Ich gehe ja schon, mein Süßer. Jetzt noch nicht, Baloo! Baloo wurde von der Musik magisch angezogen und swingend entfernte er sich. Damit er von den Affen nicht erkannt werden konnte, verkleidete er sich. Mit einem Rock aus Blättern und einer Kokosnussschale als Nase. So getarnt stürzte er sich in das Tanzgeschehen. King Louis war begeistert von diesem geheimnisvollen Fremden und schon bald sangen und tanzten die beiden im Duett. Komm her, Puppe! Verzweifelt versuchte Bagheera Mowgli zu erwischen, doch der wurde von einem Affen zum anderen gereicht und tanzte kräftig mit. Natürlich war Baloo voll in seinem Element. Leider übertrieb er mal wieder und wirbelte so schwungvoll durch die Gegend, dass sich seine Verkleidung nach und nach auflöste. Hört nur auf mich und ihr seid wie ich. Sieht der Wappen, Wappen, Wappen, du den Daten, Daten, Daten, Daten, Daten. Na. Das ist ja Balu, der Bär. Tatsächlich? Wie kommt denn der Kerl hierher? Balu, nimm mich mit. Gemeinsam gelang es den Freunden, mit dem Knaben im dichten Grün des dunklen Dschungels unterzutauchen. Junge, das war doch ein herrliches Affentheater. Typisch Balu. Doch für Scherze blieb keine Zeit. Mowgli war hundemüde und so suchten die Freunde schnell ein sicheres Nachtlager. Schon bald schlief das Menschenkind tief und fest und Bagheera nutzte die Chance, mit Balu ein ernstes Wort zu reden. Es war einfach blödsinnig, sich mit diesen verrückten und verlausten Affen einzulassen. Und ich hoffe, Mowgli hat etwas daraus gelernt. Oh. Scooby-Dooby-Dooby-Dooby-Doo. Siehst du, das ist mein Sohn. Ach, Unsinn. Balu, das Menschenkind muss zurück in die Menschensiedlung. Der Dschungel ist nicht das Richtige für ihn. Ich lebe doch auch im Dschungel. Und sogar prima. Doch Balu blieb ungerührt und eindringlich fuhr Bagheera fort. Du kannst Mowgli nicht als Sohn adoptieren. Warum nicht? Wie kann ich ihm das nur beibringen? Also, Balu, Mensch bleibt Mensch und Tier bleibt immer Tier. Du könntest ja auch nie einen Panther heiraten. Wenn er hübsch ist? Stell dir mal vor, bis jetzt hat mich noch kein Panther gefragt. Ach, Balu, kannst du denn überhaupt nicht ernst bleiben? Ach, spar deine Worte, Buggy, spar deine Worte. Ich pass schon auf ihn auf. Na, mir langt noch die furchtbare Geschichte mit den Affen. Jeder macht mal einen Fehler. Aber nicht hier im Dschungel. Dann noch etwas. Früher oder später trifft Mowgli auf Shere Khan. Den Tiger? Was hat er gegen das Kind? Er hasst Menschen, das weißt du genauso gut wie ich, weil er das Gewehr und das Feuer der Menschen fürchtet. Aber unser Mowgli hat doch sowas gar nicht. Shere Khan wird nicht warten, bis er es hat. Er wird Mowgli umbringen, solange er jung und hilflos ist. Nur ein Prangen ihn. Nein! Und was wollen wir nun tun? Was das Beste für den Knaben ist. Ich bin deiner Meinung, du kannst mit mir rechnen. Gut, dann bring Mowgli heil zur Menschensiedlung. Lass uns gehen, Balu. Wie war das doch noch? Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit schmeiß deine dummen Sorgen über Bord. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, greif zu, sonst ist dir ein Während Mowgli fröhlich den Weg entlang hüpfte, schlich Balu niedergeschlagen hinter ihm her. Mein Wort. Schließlich nahm er den Jungen bei der Hand und sah ihm traurig in die Augen. Warum so ernst, Baba Bär? Schau, Mowgli, ich versuch's schon dauernd dir beizubringen, heute Morgen auch schon. Ich muss dich sofort zurückbringen zur Menschensiedlung. Zur Menschensiedlung? Ich will es dir erklären, mein Kind. Und ich dachte, wir sind Freunde. Aber glaub mir doch, Kind, das ist das... Du bist genauso gemein wie Bagheera. Wütend und enttäuscht stürmte Mowgli davon. Wo willst du hin? Hinein in den immer dichter werdenden Dschungel. Balu stürzte hinterher, doch von dem Menschenkind war keine Spur mehr zu entdecken. Mowgli! Mowgli! Vom Rufen alarmiert eilte der Panther herbei. Was ist denn nun schon wieder los? Du wirst mir nicht glauben, Bagheera, aber ich habe ihm gesagt, wo er hin soll, und da ist er mir fortgelaufen. Na dann tu doch endlich was! Wir werden uns hier trennen und wir müssen ihn suchen. Oh, wenn dem Knaben irgendwas zustößt, das würde ich mir nie verzeihen. Ich muss ihn finden. Mowgli! Mowgli! Doch Mowgli rannte und rannte. Er wollte von Balu, diesem Verräter, nichts mehr sehen und hören. Immer weiter stolperte er durch das Dickicht, so lange, bis er erschöpft an einem Baum niedersank. Doch plötzlich wurde er, wie an einem Seil, nach oben gezogen. Kaa, du bist's? Das bin ich. Das ist sehr süß, dich zu sehen. Ach, geh doch weg. Ich will allein sein. Schätzchen, ach, lass mich dich ansehen. Schon wieder drehten sich Kaas Augen in hypnotischen Kreisen, aber Mowgli war auf der Hut und hielt sich einfach die Augen zu. Hast du keine Lust herzusehen? Dann sehe ich eben dich an. Mag aber nicht. Ich weiß genau, was du von mir willst. Meinst du? Sag mal, vertraust du mir nicht? Nein. Dann ist dir auch leider nichts zu helfen. Du willst mir helfen? Ja, sehr gern. Ich weiß genau, dass sie dich alle aus dem Dschungel heraus haben wollen. Woher weißt du das? Hm. Oh, ich habe meine eigenen Spione überall. Aber zuerst musst du mir vertrauen. Ich vertraue niemandem mehr. Ist nicht meine Schuld. Ich bin so ganz anders als deine Freunde. Die sind falsch. Du musst mir Glauben schenken. Hör auf mich. Glaube mir. Augen zu. Vertraue mir. Oje. Jetzt hatte sie Mowgli doch hypnotisiert. Aber diesmal wickelte Kaa ihn nicht ein, sondern wiegte ihn vorsichtig hin und her. Fehlein Schutz, Engel sei, hör auf mich und glaube mir. Vielleicht war Kaa ja doch nicht so hinterhältig. Oder etwa doch? Sanft hielt sie Mowgli umschlungen, als plötzlich jemand an ihrem Schwanzende zog. Oh, oh, sowas. Ich komme gleich. Hallo, hallo. Wer ist da? Ich bin da, Shere Khan. Ich hätte gern ein paar Worte mit dir gewechselt. Shere Khan. So eine Überraschung. Tatsächlich? Kam zufällig vorbei. Wenn ich dich gestört haben sollte, bitte verzeih. Nein, nein, keineswegs. So, ich dachte, muss doch mal nach Kaa schauen. Vielleicht rollt sie gerade jemanden ein. Einrollen? Wen denn? Oh nein. Ich wollte mich gerade selbst zu einem Schläfchen zusammenrollen. Shere Khan, der gefährliche Tiger, hatte schon erfahren, dass ein Menschenkind alleine durch den Dschungel irrte. Ob er wohl ahnte, dass sich Mowgli direkt über ihm im Baum befand? Im Augenblick bin ich hinter einem Menschenkind her. Menschenkind? Was sind wir eins? Es hat sich verlaufen. Wo könnte es sich wohl versteckt haben? Shere Khan nahm die Schlange ins Kreuzverhör. Doch Kaa tat so, als wisse sie nichts. Naja, falls du zufällig das Menschenkind erblicken solltest, dann informierst du mich sofort. Ist das klar? Ich werde aufpassen. Kreuzfeuer nun beendet? Du pass auf. Und nun muss ich meine Suche nach dem verlorenen Sohn fortsetzen. Oh, was ist das bloß für ein Heuchler? Der verlorene Sohn. Da kriegt man ja Schüttelfrost. Kaa schüttelte sich vor Widerwillen so heftig, dass Mowgli erwachte. Als er sah, dass die Schlange ihn schon wieder umklammert hatte, wurde er stinksauer. Er befreite sich und dann ein kräftiger Tritt und Kaas Schlangenleib sauste in voller Länge den Baum hinunter. Du hast mich belogen, Kaa. Dir sollte ich vertrauen. Du hast recht, Herr Hab. Man kann niemandem vertrauen. Noch einmal versuchte sie, Mowgli zu schnappen, doch auf dem Boden war die Schlange unterlegen. Mowgli rannte enttäuscht davon. Er fühlte sich von allen verlassen, verraten und verkauft. Jetzt brach auch noch die Dunkelheit an und zu allem Überfluss hing ein Gewitter in der Luft. Mit gesenktem Blick trottete Mowgli langsam dahin. Und so sah er nicht die vier hässlichen Vögel, die neugierig heranflatterten. Es waren Geier, die, entgegen ihrem Ruf, sehr mitfühlend sein konnten. Seht euch das an. Das arme Kerlchen weint ja. So was Trauriges habe ich noch nie gesehen. Ja, was will der denn überhaupt bei uns? Hey du, Kerlchen, bleib doch mal einen Moment stehen. Ich will lieber allein sein. Aber, was hast du denn? Man könnte meinen, du hast keine Freunde auf dieser Welt. Nicht einen. Hast du denn keine Mutter und keinen Vater? Nein, keiner will mich haben. Ja, das muss furchtbar sein. Von uns will auch niemand was wissen. Es gibt zwar schönere Piepmätze, aber wir haben ein gutes Herz. Und viel Mitgefühl. Damit du uns das glaubst, sollst du von jetzt an unser Kumpel sein. Wir ernennen dich hiermit zum Ehrengeier. Vielen Dank. Ich möchte aber doch lieber allein sein. Sieh doch mal, Kleiner. Jeder braucht heute Freunde. Sag mal selbst, sind wir seine Freunde? Seid zur Freundschaft bereit. Wir sind Freunde für alle Zeit. Für alle Zeit. Deine Freunde hier und scheint verloren. Dein Seelenheil, wer eilt herbei? Schnell wie ein Pfeil. Wir wollen mit aller Welt gut Freund sein, Ehrenwort. Die komischen Geier hatten es tatsächlich geschafft, Mowgli aufzuheitern. Na, Kleiner, sing doch mit. Weltrekord. Doch ihr Gesang hatte einen ungebetenen Gast angelockt. Bravo, bravo. Shir Khan. Das war ein herrlicher Männergesang. Oh, da ist ja auch mein hübsches Opfer. Wie ist denn das gemeint? Eure Hoheit. In Panik purzelten die Geier flügelschlagend durcheinander und flatterten ängstlich auf einen dünnen Baum. Schöne Freunde. Rennen? Warum soll ich rennen? Warum du rennen sollst? Es könnte vielleicht sein, dass du nicht weißt, wer ich bin. Dich kenne ich ganz genau. Du bist Shere Khan. Fein beobachtet. Dann ist dir bestimmt bekannt, dass vor Shere Khan jeder davonläuft. Du machst mir keine Angst. Ich laufe vor niemandem davon. Ach nein. Du hast viel Mut, kleiner Knabe. Und darum sollst du jetzt auch eine sportliche Chance haben. Pass auf. Ich schließe jetzt meine Augen und zähle bis 10. Sowas macht die Jagd viel interessanter. Für mich. Grimmig schaute der Tiger dem davonlaufenden Mowgli nach. Doch der hatte gar nicht vor, wegzurennen. Er holte sich nur einen Stock und stellte sich in Position. Mit einem gewaltigen Satz sprang der Tiger auf Mowgli zu. Sein riesiges Maul war weit aufgerissen. Seine spitzen Krallen drohten Mowgli zu zerreißen. Da wurde er gebremst. Balu. Lauf, Mowgli, lauf! Verzweifelt hielt Balu den Tiger an seinem Schwanz fest. Lass los, du blöder Fettwallastub! Wütend rannte Shere Khan im Kreis herum, doch er konnte Balu nicht erwischen. Neugierig beobachteten die Geier das wilde Schauspiel. Junge, Junge, da macht der Tiger ganz schön fertig. Mir wird ja schon vom Zusehen schwindelig. Oh je. Da blieb Balu an einem Baum hängen und der Tiger biss ihn kräftig in den Po. Aber jetzt kam Mowgli seinem Freund zu Hilfe. Mit einem Stock hieb er dem Tiger kräftig auf die Schnauze. Dann, böses Biest! Mach ihn fertig, Kleiner, ihr Schurke habt schon lange mal verdient. Shere Khan holte zum Gegenangriff aus. Balu, hilf mir! Obwohl Balu noch immer am Tigerschwanz hing, jagte Shere Khan dem Knaben in langen Sätzen nach. Er war nicht mehr zu bremsen. Jemand muss dem Kind zu Hilfe kommen. Jetzt können wir unsere Freundschaft beweisen. Die Geier fassten sich ein Herz. Der wilde Tiger wollte gerade zubeißen. Da hoben sie Mowgli mit vereinten Kräften in die Luft. Er ist in Sicherheit. Lass den Tiger los, Balu. Bist du zu retten? Der hat Zähne am anderen Ende. Richtig. Und damit musste Balu leider Bekanntschaft machen. Ein Ast knallte ihm gegen den Kopf, er ließ los und der Tiger stürzte sich zähnefletschend auf ihn. Dafür sollst du büßen. Da, da, da, da. Lass mich! Balu braucht Hilfe! In diesem Augenblick schlug der Blitz in einen Baum ein. Dieser brannte sofort lichterloh. Feuer! Das ist das Einzige, wovor der Strolch Angst hat. Hol du das Feuer, wir besorgen den Rest. Mowgli rannte los. Schnell ergriff er einen brennenden Ast und damit er sich an den Tiger anschleichen konnte, lenkten die mutigen Geier Shere Khan ab. Und zerkratzt dem Kerl den Pelz. Ach, hört doch auf, ihr blöden Aasfresser. Ja, ja, du kannst ja nicht mal zählen. Kitzling doch mal am Schnurrbart. Vorsichtig knüpfte Mowgli den brennenden Ast an den Schwanz des Tigers. Guck mal nach hinten, du Lump. In Panik rannte Shere Khan davon, doch er konnte dem Feuer nicht entgehen. Der brennende Ast schleifte hinter ihm her und versenkte ihm den Pelz. Der ist ja schneller als der Schall. Der Gestreifte zu stark wie ein Komet. Kommt, wir wollen unserem Freund zu seinem Sieg gratulieren. Langsam, Freunde. Jetzt ist nicht der richtige Moment. Seht mal. Ängstlich näherte Mowgli sich dem leblosen Balu. Balu! Er streichelte und rüttelte ihn. Doch Balu bewegte sich nicht. Dem Knaben schossen die Tränen in die Augen. Balu, steh doch auf! Oh, bitte steh auf! In diesem Augenblick nahte tröstend ein anderer Freund. Bagheera, warum steht er denn nicht mehr auf? Du musst jetzt tapfer sein, wie Balu es war. Meinst du etwa... Oh nein, Balu. Sanft führte Bagheera den weinenden Mowgli davon. Armer Junge, ich kann dich verstehen. Du musst immer daran denken, Mowgli. Es gibt keine größere Liebe, als wenn man sein Leben für seine Freunde einsetzt. Der Panther setzte seinen Lobgesang fort und so sahen sie nicht, dass Balu gar nicht tot war, sondern aufmerksam zuhörte. Unser bester Freund war Balu, der Bär. Mir kommen die Tränen. Die Tapferkeit Balus, seine Freundschaft und Liebe werden für immer in unseren Herzen eingraviert sein. Wunderschön. Balu war so hingerissen von den schönen Worten, dass er gar nicht genug davon bekommen konnte. Hier wird man diesem edlen Freund ein Denkmal setzen. Es ist am besten, wir gehen jetzt. Komm zu mir, Mowgli. Hey, warum hörst du auf, Buggy? Du warst herrlich. Mach weiter, mach doch bitte weiter. Oh, du böser Schwindler! Du gemeiner Kerl! Wie kannst du mich so reinlegen? Balu, du lebst ja! Warum nicht? Sicher lebe ich. Mir ging's nie besser. Du hast uns ganz schön erschreckt. Ach, ich wollte mich nur mal ausruhen. Du weißt doch, kleine körperliche Erfrischung. Nun aber Spaß beiseite. Mein lieber Papa Bär. Mowgli war überglücklich. Jetzt waren sie wieder vereint und gemütlich plaudernd wanderten die drei davon. Balu war wirklich ein toller Freund. Mowgli wusste das jetzt und zärtlich schmiegte er sich an den Knuffelbär. Du bist der Allerbeste. Ja, Kind. Wir zwei gehören zusammen und niemand soll uns je trennen. Armer Balu, schon bald würden sie doch getrennt werden, denn plötzlich vernahm Mowgli einen wundersamen Gesang. Trautes Heim, Glückelein, Was ist das? Das ist die Menschensiedlung. Nicht doch. Ich meine das da. Das da war ein Mädchen. Davor musst du auf der Hut sein. Die machen nur Ärger. Und ein ganz bezauberndes obendrein. So was habe ich noch nie gesehen. Nun hast du's gesehen. Nun lass uns gehen. Ich komme ja gleich. Das muss ich genau sehen. Mowgli, hörst du denn nicht? Aber Baloo, er möchte doch so gern. Vorsichtig kletterte Mowgli auf einen Baum, um das Mädchen aus nächster Nähe zu bestaunen. Doch da, der Ast krachte und Mowgli plumpste direkt neben ihr ins Wasser. Oh, wie peinlich. Blitzschnell verschwand Mowgli in einem schützenden Gebüsch. Er sah, wie das Mädchen den gefüllten Wasserkrug auf den Kopf stellte und zurück zu ihrem Dorf ging. Nach einigen Schritten gab sie ihrem Krug jedoch einen Schubs und der landete genau neben Mowgli. Das war doch glatte Absicht. Wahrscheinlich. Ja, ja, die weibliche Taktik funktionierte mal wieder. Mowgli nahm den Krug, hielt ihn dem Mädchen hin, doch dieses ging einfach weiter. Nach kurzem Zögern setzte Mowgli sich den Krug auf den Kopf und vorsichtig balancierend folgte er ihr. Am Dorfeingang drehte er sich noch einmal zu seinen Dschungelfreunden um. Mowgli, komm weg da! Komm weg! Geh nur! Geh nur! Ein Blick in die sanften und lustigen Augen des Mädchens genügte. Mowgli betrat mit einem entschuldigenden Achselzucken und mit glücklichem Grinsen die Menschensiedlung. Einfach weggeangelt. Das war unvermeidlich, Baloo. Da kann man nicht gegen an. Das musste so kommen. Mowgli ist da, wo er hingehört. Du hast wohl recht. Trotzdem glaube ich immer noch, er wäre ein prima Bär geworden. Na denn, komm nur, Buggylein. Gehen wir auch dahin, wo wir hingehören. Und machen wir dabei ein Tänzchen. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und schmeiß die blöden Sorgen über Bord. Denn wenn du stets gemütlich bist und etwas appetitlich ist, greif zu, sonst nimmt es dir ein anderer fort.